Als Hörspiel der Woche senden wir heute Alles oder Nichts von Raymond Federman aus dem Amerikanischen von Peter Thorberg. Nimm einfach mal an, wenn das Zimmer $8 kostet, $8 die Woche, dann müssen es Nudeln sein. Nudeln sind es dann, wenn das Zimmer $8 kostet. Geht's nicht anders. Nimm einfach mal an, ein kleines Stück Fleisch, vielleicht hier und da Dosenfleisch, ist besser als nichts. Aber $8 die Woche, das sind 52 mal 8. 52 mal 8 sind 416. Stell dir das mal vor. $416 allein für das Zimmer. Aber das Zimmer ist wichtig. Nudeln natürlich auch. Nudeln allein sind schon eine komplette Mahlzeit, enthalten jede Menge guter Sachen. Das Zimmer ist wichtiger. 8 Mäuse die Woche für das Zimmer. 6 hätten es nur sein dürfen. 52 mal 6 sind nur 312. 312 für das Zimmer, das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Nicht ganz. Hoffentlich gibt's keine Flöhe. Oder noch schlimmer, Ratten. Erschrecken mich zu Tode. Ratten mit langen, schleifenden Schwänzen. Nachts träumst du dann, sie kämen, um an deinen Ohren zu knabbern, an deiner Nase. Ekelhaft. Tapete ist auch wichtig. Überall Pferde. Ja, fliegende Pferde. Braun auf weiß. Könnte mir durch die schweren Tage helfen, in Augenblicken der Panik. Die Pferde braun, der Hintergrund weiß. Wetten, wenn du da rauskommst, weißt du ganz genau, wie viele von ihnen auf den Wänden umherfliegen. An einigen Stellen musst du natürlich die Stücke zusammensetzen. In den Ecken, an den Wänden, oben und unten. Solange du 4 Beine zusammenkriegst, hast du ein Pferd. Aber das muss ich ganz genau ausarbeiten. Langsam. Was für eine Glückssträhne nach all den Jahren. Also los! Alles oder nichts. Von Raymond Federman. Aus dem Amerikanischen von Peter Thorberg. Funkeinrichtung Norbert Schäffer. Ich könnte es so nennen. Nudelzeit. Macaroni-Zeit. Nudeln klingt besser. Einfach nur Nudeln. Klingt doch nicht schlecht. Auf Französisch klingt's noch besser. Wenn Sie es übersetzen, le temps des nouilles. Natürlich muss alles bis ins letzte Detail geplant sein. Bis zum letzten Cent. Versteht sich von selbst. Das wird schwer morgen. Morgen früh, 1. Oktober. Und das wär's dann. Sagen wir mal, du fängst am 1. Oktober an. Schreib das Datum für alle Fälle auf die erste Seite. Nur zur Sicherheit. Wie lange haben Sie daran gearbeitet? Das fragen Sie garantiert. Ein Jahr. Ein Jahr bloß? So ungefähr. Genauer gesagt, 365 Tage. Merkwürdig. Unglaublich. So muss es laufen. Ja. Ja. Es waren ja nicht nur 365 Schachteln. Sehen Sie, Stendhal schrieb La Chartreuse de Parme in 63 Tagen. Ich könnte es den Belagerungszustand nennen. Belagerung in einem Zimmer. Macaroni, Spaghetti, Manicotti, Muscheln, Speere, Spiralen. Flach, rund, lockig, eckig, lang, kurz, breit, schmal. Macaroni, Spaghetti, Penne. Abwechslung ist des Lebens Würze. Man muss variabel sein, wenn man überleben will. Muss erfinden. Lass es doch einfach zu. Lass doch die verdammte Geschichte sich selbst erzählen. Je 100 Gramm enthalten durchschnittlich 5,1021 Milligramm Natrium. Stell dir vor. Die Durchschnittsportion enthält, dass ich nicht lache, gekocht durchschnittlich 1,52 Milligramm Natrium. Ganz im Ernst. So enthalten je 125 Gramm folgende Prozentsätze des täglichen Mindestbedarfs eines Erwachsenen an lebenswichtigen Nährwerten. Vitamin B1, Thiamin 50%, Vitamin B2, Riboflavin 25% Eisen, 32%, kein zusätzliches Salz, 0%, Niacin, 40%. Geht nicht genau auf, aber was für ein Diskurs. Unglaublich. Einen Tag Muscheln, Macaroni am nächsten, dann Spaghetti. Hörnchen, Speere, Manicotti, flache, runde, lockige, dann wieder Muscheln. Alle Sorten einen Preis, 29 Cent die Schachtel. 365 mal 29 macht 105,85 Dollar. Stell dir das mal vor, 105,85 Dollar, nur für Nudeln. Kartoffeln wären sicher billiger, aber würden sie so lange halten? Nein, hinterher kriegen sie diese langen, grauen, ekligen Rattenschwänze. Und nach einer Weile sehen sie aus wie Schwämme, dass es dich nur so schaudert. Also, Nudeln sind abgemacht. Ich liebe Nudeln, bete Nudeln geradezu an, habe eine Schwäche für Nudeln. Und sie halten sich auch locker ein Jahr, wenn nicht länger. Kannst auch morgens die ganze Schachtel kochen. Einmal kochen für den ganzen Tag und du hast Frühstück, Mittag und Abendessen in einem Topf. Und fertig. Kalt sind sie auch nicht schlecht. Aufwärmen braucht nur eine Minute. Jede Minute zählt. Darf keinen Moment vergeuden. Sollte doch möglich sein, täglich mindestens 12 Stunden zu arbeiten. In solchen Zeiten muss man sich ranhalten. 12 Stunden täglich Minimum, 7 Tage die Woche Maximum. Keine Sonntage. Sonntage sind was für Proleten. 12 mal 7 Minimum macht 84 Stunden die Woche. Schwöre, dass du die Schachtel niemals zählst. Das wäre gemogelt. Nur zum Ende hin lässt es sich gar nicht vermeiden. Wenn nur noch eine übrig ist, kannst du gar nicht anders als die eine zählen. Oder 2. Oder 7. Dann weißt du natürlich auch, wie viele Tage noch bleiben. Vermeide es unter allen Umständen, die Schachteln zu zählen. Wenigstens zu Anfang. Ich sehe mich schon mittendrin. Den Riesenhaufen Schachteln musst du dir mal vorstellen. Und die Tomatensoße. Heiliger Bimbam. Ich werde ja meine Pferde gar nicht sehen können. Einverstanden mit Tomatensauce. 52 Dosen zu 15 Cent macht 7,80 Dollar. Das werde ich mir wohl leisten können. Ich werde sparen. Okay, Nudeln. Und ab und zu Tomatensauce. Nudeln jeden Tag, Tomatensauce hier und da, damit es besser schmeckt. Als nächstes Kaffee. Ich brauche jede Menge Kaffee. Natürlich löslichen. 98 Cent die Büchse. Kommt ungefähr hin. 79 im Angebot. Wie viele Löffel pro Dose? Das ist schwer. Ich sollte es zur Sicherheit ausprobieren. Was auch entschieden werden muss, arbeite ich tagsüber oder in der Nacht? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber beides geht nicht. Es könnte aber fließend ineinander übergehen. Passiert ja ständig. Eine Möglichkeit wäre, die Vorhänge stets geschlossen zu halten, Tag und Nacht. So wüsstest du erst gar nicht, ob es Tag ist oder Nacht. Ich denke gerade, wäre es besser, nachts zu arbeiten? Oder tagsüber, wenn du frisch und ausgeruht bist? Sagen wir, ich arbeite, nachdem ich geschlafen habe. Das vereinfacht die Sache. Am ersten Tag sollte ich so eine Art Routine entwickeln. Am ersten Tag werde ich nicht viel machen können. Dazu werde ich viel zu nervös sein. Morgen fange ich an. 1. Oktober. Mal angenommen, ich betrete das Zimmer früh morgens um 9, dann kann ich mich ja nicht gleich schlafen legen, das wäre ja Quatsch. Also, als erstes schaue ich mich um, dann zähle ich ein paar Pferde, nur um zu sehen, wie das so ist. Dann staple ich meine Schachteln und Dosen. Nein, das ist schon alles vorbereitet. Dann zähle ich überhaupt nichts, ich betrete einfach das Zimmer. Selbst wenn ich einen Teil des ersten Tages verschwende, sollte ich doch eine Art Zyklus entwickeln und in Bewegung setzen. Gestern kam er per Schiff in New York. Es war Sonntag. Das ist es doch. Beschreib das Schiff, New York, das Mädchen auf dem Schiff, den Onkel an der Pier. Das ist es doch. Angenommen, das alles ist am Ende des Jahres noch nicht fertig. Nach 365 Schachteln. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Was soll ich dann tun? Lachhaft. Wenn du 12 Stunden täglich als Minimum rechnest, bei 365 Tagen Maximum, dann sind das 4.380 Stunden. Kannst du dir das vorstellen, wie lang das ist? 4380 Stunden. Ich werde auf dem Schiff anfangen, kurz bevor er in New York ankommt. Wäre doch nett mit der Freiheitsstatue im Hintergrund. Sehr symbolisch, am ersten Tag. Auf dem Schiff lernt er ein Mädchen kennen. Ein amerikanisches Mädchen aus Milwaukee. Mary. Das ist ein hübscher Name. Sie war den Sommer über in Europa. Ein typisch amerikanisches Mädchen, blond, süß, sexy, toller Arsch, aber nicht zu viel, gerade richtig. Die beiden haben eine Affäre. Auf einem Schiff ist das kein Problem. Er vögelt sie ein- oder zweimal in ihrer Kabine. Nein, er vögelt sie nicht. Dazu ist er viel zu schüchtern. Und außerdem lässt sie ihn gar nicht so weit kommen. Tja. Eigentlich will sie schon. Aber sie fürchtet sich davor. Und außerdem teilt sie ihre Kabine mit einem anderen Mädchen, einem fetten amerikanischen Mädchen aus Chicago. Da können sie also nicht rein. Und er hat keine eigene Kabine. Aber nachts, auf Deck, dem Oberdeck, bringen sie eine Decke mit und fummeln. Darüber kann ich wenigstens ein Dutzend Seiten schreiben. Sogar noch mehr, wenn ich in die Einzelheiten gehe. Die Beschreibung des Schiffs, die Kleidung der beiden, die Stimmung der beiden, das Rumgefummle auf Deck, die Farbe der Decke und des Himmels und der ganze Quatsch, den sie über Amerika erzählt und der Quatsch, den er über sich selbst erzählt. Riesig. Locker 12 Seiten. Du wirst sehen, alles wird gut. Zur gleichen Zeit wartet sein Onkel an der Pier. Beinahe hätte ich den Onkel vergessen. Das Schiff legt bald an. Dein Onkel wird dich am Schiff erwarten. Mit seinem Auto. Mary kann Französisch. Ich kann mir das schon richtig vorstellen. Das hatte sie ein Jahr lang oder so auf dem College. Wahrscheinlich wirst du weinen. Und dein Onkel und ich auf. Und wir bleiben in Verbindung. Sie muss aus reichem Hause sein. Wenn sie sich einen ganzen Sommer in Frankreich leisten kann. Ich komme dich auch in Detroit besuchen, versprochen. Und wir schreiben uns, ja? Regelmäßig. Sie ist auch ein wenig älter und intelligenter als er. Hat aber keinen Komplex deswegen. Du wirst sehen, was für ein tolles Land das ist. Kein Mutterkomplex, meine ich. Du wirst das Vergangene vergessen. Da bin ich sicher. Das ist gut. Alles wird gut werden. Was für ein Mädchen. Das gibt nochmal 12 Seiten. Er unterbricht sie. Ich kenne meinen Onkel gar nicht. Ganz unwichtig. Ich weiß nicht mal, wie er aussieht. Er hat mir ein Foto von sich geschickt. So muss das laufen, ganz klar. 3 Seiten mehr. Nach dem Krieg schrieb er nicht direkt an mich, sondern an meinen Vater. Er spricht nicht ein verdammtes Wort Englisch. Das ist wichtig. Er ist nicht wirklich mein Onkel. Das alles spielt sich auf Französisch ab. Er ist ein Cousin von meinem Vater. Nein, ich meine, er ist ein angeheirateter Cousin. Mary nickt zustimmend und liebevoll. Zu schade, dass er sie nicht vögelt. Sie hat es nötig. Typisch amerikanisches Mädchen. Locker 12 Seiten. Wenn ich so auf dem Schiff anfange, sollte es doch möglich sein, mit Mary schnell voranzukommen. 3 Schachteln Nudeln und die ganze Szene steht. Kaffee. Erstmal das klären. 26 Büchsen. 79 Cent die Büchse im Angebot. Mensch, das sind eine Menge Büchsen. Das muss alles vorher erledigt werden. Man kann nie wissen. Angenommen, diese Bastarde erhöhen mitten im Jahr einfach die Preise ohne Grund. Wegen Inflation und all dem Scheiß. Dir kann das ja egal sein. Du hast ja den ganzen Vorrat schon vorher zusammen. Aber jemand anderes ist doch wirklich aufgeschmissen. Das ist der Vorteil, wenn man im Voraus plant. Geht doch nicht anders. 26 mal 79 macht 20,04. 20,04 nur für Kaffee. Ganz schön teuer, der Mist, wenn du es dir richtig überlegst. Aber wichtig! Ich könnte es auf glatte 20 abrunden. 20 Mäuse. Diese extra 4 Cent sind doch lächerlich, diese 0,4 hinter dem Komma. Sollte eine Liste aufstellen. Nudeln, Tomatensauce, Kaffee. Zahnpasta. Na klar, Zahnpasta. Du musst sie täglich putzen, sonst hast du die ganze Zeit deinen ekligen Geschmack im Mund. Wie viele Quetscher sind in einer Tube Zahnpasta? Von der Menge der Quetscher in einer Tube hängt eine Menge ab. Normalgröße. Ich kaufe grundsätzlich keine Familienpackungen. Die Tuben sehen zwar größer aus, aber das ist nur Schau. Aber Zähne putzen musst du. Ich kannte mal einen, der dachte gar nicht daran, sich täglich die Zähne zu putzen. Das war vielleicht eine Sauerei, 20 Jahre später. 80 Quetscher. Wie zum Teufel kriegen die das Zeug in die Tube? Die haben bestimmt eine Stopfmaschine dafür. Stell dir mal einen Typ vor, der sein Leben 8 Stunden am Tag damit verbringt, Zahnpasta in Tuben zu stopfen. Was für ein Job. Ich könnte ihn anfangs in einer Fabrik arbeiten lassen, in der sie Tuben herstellen. Das wäre ja nicht ungewöhnlich, habe ich selbst gemacht. 80 Quetscher pro Tube, das reicht für 80 Tage. Bei einmal putzen am Tag. 365 geteilt durch 80. Geht nicht auf. Aber bei einem dicken Quetscher hier und da sind das 4,56 und etwas Tuben pro Jahr. Mach 5 draus. Sagen wir 5 Tuben zur Sicherheit. Wenn es zum Ende hin knapp wird, mache ich kleinere Quetscher. 79 Cent? Nein, 79 ist doch der Kaffeepreis. 69. Dann also 69 mal 5. Macht $3,45. Allein nur für Zahnpasta. Ich denke, ihn fast das Gleiche machen zu lassen, was ich gemacht habe. Reisen. Los Angeles oder Las Vegas. Und all die anderen stinkenden Orte, an denen ich auch war. Schließlich kommt er nach New York. Das muss er ja. Damit wir uns einander nähern. Oder miteinander verschmelzen. Und nach werden wir eins werden. Unsere Geschichten werden sich überschneiden. Und dann werde ich sogar einen Spieler aus ihm machen. Ihm das Spiel beibringen. Fang noch mal an, bevor du alles durcheinander bringst. Erst das Zimmer, dann die Nudeln, dann der Kaffee, dann die Zahnpasta. So muss es gehen. Mach eine Liste, bevor du alles durcheinander bringst. Und dann die Zahnbürste. Ich habe zurzeit eine, aber wer zum Teufel weiß denn, wie lange eine Zahnbürste hält? Ich könnte mir zum Beispiel einen Namen für ihn ausdenken. Einen hübschen Namen. Ich muss nett zu ihm sein. 365 Tage, das ist eine ganze Menge. Lass uns erst mal einen probieren. Jack. Wenn ich meinen Namen ändern könnte, würde ich diesen aussuchen. Jack. Ich liebe diesen Namen. Aber in seinem Fall heißt er Jacques und nicht Jack. In Frankreich heißt er Jacques? Geht nicht anders. Er kommt aus Frankreich. Das muss auch von Anfang an deutlich werden, wenn Mary auf dem Schiff nach seinem Namen fragt. Ich heiße Jacques. Nach seiner Ankunft in New York wird er ganz auf sich gestellt sein. Onkel Arthur. Nein, Onkel David wird an der Pier auf ihn warten. Nein, Onkel Sam. James. David ist besser. Ein kleiner alter Mann, der kaum Englisch sprechen kann. Reinste Ironie. Er weiß nicht, dass sein Onkel selber ein Fremder ist. Erste Generation. Ja, ich bin der Einzige, der weiß, dass Onkel David kein Amerikaner ist und dass er 5 Sprachen spricht. Ja, aber kein Englisch. 5 Sprachen? Im Ernst? Deutsch, Russisch, Polnisch, Ungarisch und Jiddisch. Ein kleiner alter Mann, der 5 Sprachen beherrscht, aber meistens Jiddisch spricht. Dabei spricht sein Neffe Jacques kein einziges verdammtes Wort Jiddisch. Französische Juden sprechen es nämlich nicht mehr. Für sie ist das eine tote Sprache. Wenigstens für die neue Generation, die übrig gebliebene. Ich weiß noch, sagte mir Jacques einmal, die ersten paar Monate war es mir sehr peinlich, darüber zu reden. Ich wurde jedes Mal rot wie ein Kind, wenn sie mich nach meinen Eltern fragten. Wenn sie mich fragten, lebt ihre Familie in Frankreich? Wusste ich nie, was ich antworten sollte. Sogar noch Jahre später. Nein, sie wurden deportiert, wissen Sie, während des Krieges von den Deutschen. Beide, Vater und Mutter, ja. Es ist wirklich sehr peinlich. Ja. Manchmal erwähnte ich auch meine 2 Schwestern. Sie sind auch deportiert worden, ausgerottet. Aber das klang immer so, als wollte ich übertreiben, als würde ich alles erfinden. Deshalb ließ ich meine 2 Schwestern meist weg. Wenn du zu sehr darauf bestehst, fangen sie gleich an, dich zu bemitleiden. Und das ist dir noch peinlicher. Tatsächlich. All die Leute, die dich im Leben bemitleiden. Und auch all die Leute, die sich einen Dreck um dich scheren. Also bei dem Tempo kriegst du die Show nie über die Bühne. $416. Nur für das Zimmer. Und da noch die Nudeln. Muss noch mal anfangen. 365 mal je ein Pfund zu 29. 365 mal 29 macht $105,85. Korrekt. Ich könnte ja mal zusammenzählen, nur um zu sehen, wie ich stehe. 416 plus $105,85 macht zusammen $531,85. Und schon ist die Hälfte meiner Einnahmen futsch. Ich muss sofort ein System entwickeln, um auf dem Laufenden zu bleiben. Am besten wäre natürlich, ich mache mir eine Liste und zähle nach jedem Schritt neu zusammen. Zweifellos das Beste. Mit einer Liste kannst du nie verloren gehen. Selbst wenn du lügst oder eine Geschichte erzählst, egal ob sie wahr ist oder nicht. Mit einer Liste sieht das doch glaubwürdiger aus. Erstens, eine Liste der Jobs, die Jacques während seines ersten Jahres in Amerika hat. Zweitens, eine Liste der Leute, die er trifft. Drittens, eine Liste von Mädchen. Mädchen, die er vögelt und Mädchen, die er nicht vögelt. Viertens, eine Liste der Dinge, die er tun will, aber nie tut. Fünftens, eine Liste der Sachen, die Jacques in seinem Koffer hat, wenn er das erste Mal in Amerika ankommt. Sechstens, eine Liste möglicher Namen für Jacques, falls mir der Name nicht mehr gefallen sollte. Man kann eine ganze Reihe solcher Listen machen, aber am wichtigsten ist es doch, nie den Faden zu verlieren. Natürlich kann einem einmal ein Fehler unterlaufen. Aber wie soll ich das alles ausrechnen, ohne irgendwo einen Bock zu schießen? Jeder Cent zählt. Und dazu kommt noch, wie zum Teufel ich den ganzen Krempel in das Zimmer kriege, ohne Aufsehen zu erregen. Natürlich ist die Zeit entscheidend. Selbst wenn du ein paar Sachen auf einmal kaufst, werden die denken, du bist verrückt. Die werden denken, du hamsterst, als sei das Ende der Welt gekommen. Oder als wüsstest du etwas, was sie nicht wissen. Solche Sachen kommen doch andauernd vor heutzutage. Wie damals während des Kriegs. Während der Besatzung. Ich kann doch nicht einfach in einen Laden gehen und 365 Schachteln Nudeln verlangen. Die denken, ich spinne. Die werden mich anglotzen, als wäre ich verrückt. Selbst im Supermarkt kannst du nicht einfach mit einem Wagen voller Nudeln herumlaufen. 365 Nudelschachteln. Das ist doch nicht normal. Die werden dich für einen Verkäufer oder sowas halten. Die einzige Möglichkeit sind Touren, viele Touren. Die Treppen rauf und runter. Rauf. Und runter. Sagen wir mal, du kaufst immer 10 Schachteln auf einmal. 10 Schachteln pro Einkaufswagen. Das ist fast menschlich. Keiner wird dir wegen 10 Schachteln Fragen stellen. Und wenn jemand fragen sollte? Dann kannst du immer sagen, du hättest eine Party. 10 Schachteln pro Wagen. Das sind etwas mehr als 36 Touren. 36 Touren nur für Nudeln? 36,5 Touren, um ganz genau zu sein. Aber da du natürlich keine halben Touren machen kannst, müssen es 37 Touren sein. Die verdammten Treppen rauf und runter. Du schwitzt tierisch. Die Arme voller Schachteln. Es sei denn, du entschließt dich, nur 8 Schachteln auf einmal zu kaufen. Das sind mehr Touren. Ist ja klar. 42,625 Touren genau. Das ist doch idiotisch. 10 Schachteln pro Tour ist einfacher und geht auch viel schneller. Am Ende bleibt eine glatte halbe Tour übrig. Und nicht diese alberne 0,625-Tour, die in sich ja schon eine Unmöglichkeit ist, da du die Schachtel nicht halbieren kannst. Es sei denn, du machst 35 Touren mit 10 Schachteln und die letzte, die 36. mit 15 Schachteln. Dann sind es nur 36 Touren. 37 Touren sind am besten. 36 mit 10 Schachteln und eine mit 5 Schachteln. Die Treppe rauf. Und runter. Außerdem ist ja da noch der ganze andere Krempel. 52 Dosen Tomatensauce. 10 Dosen pro Tour. Das sind 5,2 Touren zu den bisherigen 37. Ich mache eine ganze Tour aus den 0,2 zusammen. Mit den 5 Tuben Zahnpasta, den 26 Büchsen Kaffee, der neuen Zahnbürste. Man muss praktisch denken. Zucker. Verdammt, hätte ich beinahe vergessen. Schnell eine Notiz. Zucker. Ich kann das Zimmer schon direkt vor mir sehen. Und mich selbst. Mitten in dieser Einzelzelle aus Schachteln. Und die Pferde fliegen auf der Tapete. Nudeln. Von einer Wand zur anderen. Aber ich muss die Pferde sehen. Das ist wichtig. Ich staple sie in der Zimmermitte. Das ist gut. Ein Turm aus Nudeln. 12 mal 12. Das ist riesig. Und zweimal am Tag laufe ich zur Übung drumrum. Das ist wichtig. Klar, für die tägliche Schachtel werde ich auf den Stuhl klettern müssen. Ich kann ja nicht unten anfangen. Ich sehe mich schon auf meinem Stuhl die tägliche Schachtel auswählen. Makaroni, Muscheln, Spiralen, Speere, Manicotti, Spaghetti, krumm, lockig. Wäre doch irre, wenn der Turm mitten in der Nacht auf mich fiele. Junger Mann stirbt im Zimmer. Unter Nudelschachteln erstickt. Polizei fand keine Hinweise. Rätsel ungelöst. Natürlich finden Sie das Manuskript. Unvollendet. Vielleicht lesen Sie es. Beurteilen es. Sicherlich. Edieren es. Vielleicht. Veröffentlichen es dann. Und verkaufen es. Möglicherweise. Kritisieren es. Bestimmt. Dann wird ein Film draus. Oder ein Hörspiel. Ziemlich sicher. Eine lausige Adaption. Mit einem schlechten Schauspieler. Und einem verlogenen Schluss. Riesenschlagzeilen. Scheiß. Hätte ich doch glatt vergessen. Scheißpapier. Na klar, Papier fürs Klo. Geht nicht ohne. Ich könnte ja wieder Zeitung nehmen. Wie in der guten alten Zeit. Er sollte wohl dran gewöhnt sein. Aber ich nicht. Nein, ich nicht. Aber nach einer Weile kriegst du einen bunten Arsch. Außerdem kosten die Zeitungen Geld. Und was viel schlimmer ist, du wirst andauernd zum Lesen verführt. Die Daten, die Anzeigen, die Nachrichten, die Comicstrips. Selbst wenn sie schon alt sind oder die Seiten durcheinander oder die Farbe schon ganz verblasst. Nein, keine Zeitung. Das steht schon mal fest. Ich habe nichts mit der Außenwelt zu schaffen. Schnell, eine Liste der Sachen, auf die du verzichten kannst. Kein Papier, keine Bücher, kein Telefon, keine Uhren, kein Wecker, kein Pariser. Keine Zeit? Kein soziales Engagement, kein zwischenmenschlicher Kontakt, kein Deodorant, keine Autos, keine Fahrräder, keine Massenkommunikation. Was für ein Aufbau für eine Geschichte. Das Schiff nähert sich langsam dem Dock. Eine kolossale Szene. Stell dir das vor. Er steht neben Mary auf dem Oberdeck und trägt seinen Zweireiher. Er hält ihre Hand und drückt sie fest. Er kann seinen Onkel in der Menge nicht ausmachen. Er weiß nicht einmal, wie sein Onkel aussieht. Definitiv Onkel David. Klingt realer. Wie zum Teufel werden Sie sich begegnen? Was werden Sie sich zu sagen haben? Werden Sie sich küssen? Werden Sie weinen? Das sind Fragen, die beantwortet werden müssen. Mary deutet auf einen kleinen alten Mann im braunen Anzug. Mit einem enormen Schlips, mit einer randlosen Brille. Es ist Sommer. Deshalb trägt er keinen Mantel. Das ist mein Onkel. Ich weiß es. Das ist er. Ich? Nein, ich meine Robert. Hatte ihn sich ganz anders vorgestellt. Groß, in einem dunklen Anzug mit gestreiftem Schlips und vielleicht einem Schirm. Es ist wolkig an diesem Tag. Ein großer Filzhut, dunkelblaue glänzende Schuhe. Onkel George. Was man sich nicht alles vorstellt, wenn man nichts weiß. Onkel George! Warum nicht Theodore? Oder Robert? Onkel George und sein Neffe Robert aus Frankreich. Onkel David und Jacques wäre wirklich nicht dasselbe. Obwohl, Robert ist ja kein schlechter Name. Aber nach kurzer Zeit nennt ihn jeder Bob. Und man hält ihn für einen waschechten Amerikaner. Wenigstens solange er den Mund nicht aufmacht. Es hat keinen Zweck. Für die erste Zeit muss er ein Fremder bleiben. Sonst fällt die ganze Geschichte auseinander. Wenigstens das erste Jahr lang. Also, warum nicht was Französischeres, Europäischeres, Kosmopolitischeres? Marcel? André? Jean-Louis? Zu katholisch. Emil? Nein. Vielleicht ein wenig jüdischer. Obwohl dies hier ja keine jüdische Geschichte ist. Dieses Hin und Her mit den Namen geht mir auf die Nerven. So kriege ich ihn doch nie vom Schiff runter. Ich stand auf dem Oberdeck neben dem Mädchen aus Milwaukee. Ich trug meinen Zweireiher. Grau. Wir trafen uns am ersten Tag auf See. Auf dem Unterdeck. Während die Kapelle spielte. Wir wurden schnell Freunde. Aber schlafen wollte sie nicht mit mir. Er ist so schüchtern, dass er nicht mal Bumsen sagt. Nicht, dass sie nicht wollte. Aber sehen Sie, irgendwie klappte es nie. Wir knutschten ein wenig auf Deck, dem Oberdeck. Ich im Zweireiher. Das war wundervoll. Manchmal schien der Mond über dem Meer. Und das Meer war so ruhig, so friedlich. Das war meine erste Schiffsreise. Aber als wir in New York ankamen, war es neblig. So ein Nebel, der dir Furcht einflößt, bei dem du dich einsam fühlst. Was für ein Romantiker. Ich liebte sie. Ich kann nicht sagen, ob sie mich auch liebte, obwohl sie es damals sagte. Sie war so nett zu mir, so verständnisvoll, so schnell begreifend, so mitfühlend. Wir versprachen uns, regelmäßig zu schreiben. Ich werde 6 oder 7 Briefe einfügen, damit man sieht, was sie ihm schreibt. Das ist gut für weitere 2 oder 3 Schachteln. Und sie sagte, sie würde mich in Detroit besuchen kommen. Unglaublich, was man alles erfinden kann. Da ist noch so eine Frage, die beantwortet werden muss. Rasiere ich mich oder nicht? Und dann ist da noch das Problem mit dem Klopapier. Das ist immer noch ungelöst. Das Zimmer ist klar, die Nudeln okay, der Kaffee, die Zahnpasta und die Zahnbürste abgehakt. Die Tomatensauce hätte ich beinahe vergessen, als extra Geschmack ab und zu. Dann fängst du auf dem Schiff an, Onkel David wartet auf der Pier, die beiden stehen auf dem Oberdeck, er trägt dann 2 Reiher. Unglaublich, was man alles erfinden kann. Erst spricht er in der ersten Person und wenn es mir nicht gefällt, wechsle ich zur zweiten oder zur dritten. Unglaublich. Was man alles erfinden kann. Und die ganze Zeit verspricht sie ihm, dass sie ihn eines Tages in Detroit besuchen wird. Eines Tages werde ich dich in Detroit besuchen. Und dann würden sie es miteinander machen. Und er glaubt ihr irgendwo. Aber wo? In seinem Zimmer geht's nicht. In dem möblierten Zimmer, das er sich mit den Ungarn teilt. Im Park? Na, nicht mit ihr. Es muss schön sein, das erste Mal. In Amerika bumst man nicht einfach überall. In einem Motel. Ja, in einem Motel. Dazu brauchst du ein Auto. Außerdem weiß er nicht mal, wie man ein Zimmer bestellt. Später findet er raus, dass man das meistens auf dem Autorücksitz macht. Aber das ist ja auch völlig ausgeschlossen. Und unwichtig. Weil sie nie nach Detroit kam. Onkel David hat gar kein Auto, das hätte ich ihm sagen können. Komm zur Sache. Sobald er das Schiff verlässt, sind seine Illusionen dahin. Onkel David ist ein kleiner, zerknitterter alter Mann, der einen riesigen rot-blauen Schlips trägt. Man konnte das Blau im Schlips vom Oberdeck aus nicht erkennen. Nur das Rot. Der nicht einmal ein Auto besitzt. Sie gehen nebeneinander her, ohne etwas zu sagen. Sie nahmen nicht mal ein Taxi und das an seinem ersten Tag in Amerika. Und der Koffer wird langsam schwer. Onkel David hat einen langsamen Schritt. Trotzdem muss er oft anhalten und die Hand wechseln. Solomons Koffer ist schwarz mit einem braunen Riemen drumherum. Das ist typisch. Alle Ausländer haben Riemen um ihre Koffer, als wenn sie den Koffern nicht trauten. Und wenn sie keinen Riemen haben, dann nehmen sie den Strick. Alles, was er besitzt, ist in dem schwarzen Koffer. Ich werde es auflisten. Und er wird immer schwerer, während sie zur U-Bahn gehen. Das ist die nächste Szene, die U-Bahn. Sie fahren in die Bronx, um einen von Onkel Davids Cousins zu besuchen, die Jacobsons. So viel ist sicher. Die U-Bahn ist so etwas wie ein Wendepunkt, wegen der vielen Menschen dort. Wie ein Eintauchen in den Bauch von Amerika. Sein Onkel sagte, sie würden irgendwohin fahren. Also fahren sie irgendwohin. Und wie der Zufall so will, fahren sie die Bronx. Du kannst doch nicht einfach auf der Pier stehen bleiben. Die Dinge müssen sich doch entwickeln. Gegen 3 Uhr früh gewesen sein, als ich in Las Vegas ankam. Der Typ hatte mich von Bakersfield aus mitgenommen. Viel Glück, Mann. Ich hatte im Auto geschlafen, während er durch die Wüste raste. Gott sei mit dir. Was er damit meinte, werde ich wohl nie herauskriegen. Man trifft ständig Typen, die dir was sagen, bei denen du aber nie weißt, was sie meinen. Ich hatte etwa 20 Mäuse bei mir. Mit der einen Hand trug ich den Koffer, mit der anderen die Schreibmaschine. Ich wechselte ständig. Es war kalt, wahnsinnig kalt. Ja, ganz gleich, was die Leute denken, es kann wahnsinnig kalt werden in Las Vegas. Im Flamingo war nur ein Spieltisch besetzt, mit Spiegeln an der Decke. Das mochte ich nicht. Ich ging ins Desert Inn, ließ den Koffer und die Schreibmaschine in der Lobby hinter einem Sessel stehen. Was für eine Menschenmenge für einen Wochentag. 5 Mäuse. Ist ja kein Frosch. Ich pustete die Würfel an. 11! 2-mal hintereinander. Konnte es kaum glauben. Ich war angeschmiert. Hatte nichts auf 11 gesetzt. Bringt 15 für 1. Dann versuchte ich es auf die harte Tour. $1. Auf die 10. Bringt 8 für 1. Die 10! Ich wusste es. Alles oder nichts. Sei kein Frosch. Verdoppelt. Verdreifache. Keine halbe Sache. Noch eine Zigarette? Noch einen Drink? Auf Kosten des Hauses? Als ich rauskam, war der Schuppen gerammelt voll. Muss etwa 5 Uhr früh gewesen sein. Ich hatte knapp 150 Mäuse. Ich schaute hinter dem Sessel nach, kaputt wie ich war. Ich muss in der Lobby eingeschlafen sein, meinen Koffer und die Schreibmaschine zwischen die Beine geklemmt. Das Geld in der Tasche. Ich saß drauf. Zur Sicherheit. Meine Füße taten weh. 150 Mäuse. Ein Schrei im Kopf, ekliger Geschmack im Mund von den Zigaretten und den Drinks. Man muss das ganze Freizeugs mitnehmen. Ich brauche die ganze Nacht nicht groß zu beschreiben. Jedenfalls nicht, wenn ich es nicht verwenden will. Als ich am nächsten Tag wach wurde, steckte ich die alten 20 Mäuse in meinen Schuh. Und noch 10 extra. Erst in die Socke, dann in den Schuh. Hier muss man besonders vorsichtig sein. 7! Ich hatte 10 Mäuse gesetzt. Lass es laufen. Lass es laufen. Ich ließ nur 20 Mäuse liegen. Schmiss noch 5 drauf. Noch eine Zigarette? Noch einen Drink auf Kosten des Hauses? Roll, baby, roll! Diesmal 25 Mäuse. Und 5 auf Crack. 11. Snack Eyes! Dieser Bastard mit seinem Baby hat mir das vermasselt. Ich muss nicht jeden Wurf beschreiben, aber wenigstens das allgemeine Gefühl und den ungefähren Spielverlauf. Der Koffer und die Schreibmaschine noch immer hinter dem Sessel in der Lobby. Ich hoffte auf die 9. 9! Ich wusste es! Ich hoffte auf die 5. 5! Ich wusste es! Ich hoffte auf die 4. Ich wusste es! Noch eine Zigarette? Noch einen Drink? Ich warf ein paar Chips auf die große 6. Und die große 8. Auf Kosten des Hauses. Ich versuchte es wieder mit der 5. 5! 5! Unglaublich. Ich warf weiter mit der linken Hand, nur mit der linken. Ich hatte mit der linken angefangen. Diesmal ging ich aufs Ganze. Setzte einen ganzen Stapel grüne und gelbe Chips, zählte nicht mal. Schob das Zeug einfach rüber, machte nette kleine Stapel. Noch eine Zigarette? Ich brauchte dringend einen Stuhl, meine Füße brachten mich um. Und die vielen Zigaretten. Mir kratzte schon der Hals. Ich griff mir noch eine. Zusammen, Baby. Wer ist dieser Typ? Alles oder nichts. Mach weiter, alles oder nichts. Noch ein Drink? Lass es laufen. Das ist ein gutes Zeichen. Roll, Baby, roll. Mach weiter, verdammt. Verdammt er doch. Alles oder nichts. Ich schob, was ich vor mir liegen hatte, auf die 7. Die 7. Ich pustete die Würfel an. Mach wieder mit der Gefahr. Was für eine Story. Jeder mit ein wenig Verstand hört genau an dieser Stelle auf, macht Schluss und geht. und dafür verdiene ich einen Orden. Ich ging von dem Tisch fort, ohne mich auch nur einmal umzudrehen und ohne ein Trinkgeld zu hinterlassen. Ich fragte nach einem Zimmer. Ich war fertig. Macht 18 Dollar für ein Einzelzimmer. 18 Mäuse für ein Zimmer. Was könnte ich für eine Geschichte in einem solchen Zimmer schreiben? 18 mal 52 sind 936. 936 Mäuse nur für das Zimmer. Ich fand eine ruhige Ecke in der Lobby und begann meine Chips zu zählen. 1200. Mehr. Fast 1250, um genau zu sein. Ich hatte ganz genau 1248 Mäuse. Und das ohne die 30 Mäuse im Schuh. Die 30 Dollar, die ich erst in der Socke versteckt habe und dann im Schuh. Meine Augen brannten. Mein Hals war eine offene Wunde. Meine Beine waren geschwollen und mein Arsch war auch schon ganz wund. Ich war seit 3 Tagen nicht mehr auf dem Klo und hatte einen so ekelhaften Geschmack im Mund, dass ich am liebsten den ganzen Laden vollgekotzt hätte. Und außerdem hatte ich eine Blase auf der linken Handfläche. Ich ging rüber zum Schalter. Möchten Sie es in 100-Dollar-Scheinen oder kleiner? 10-Dollar-Scheine. Alles Zehner. Ich nahm das Bündel und ging den Weg bis in die Innenstadt zu Fuß. Mit der einen Hand trug ich den Koffer und die Schreibmaschine mit der anderen. Ich fand ein Zimmer für 6 Mäuse in einem schäbigen Hotel neben dem Busbahnhof. Ich war völlig erledigt. Zur Vorsicht schob ich das Bett gegen die Tür, steckte das Geld in eine Socke und stopfte sie in meine Unterhose, direkt neben meinem Schwanz. So war es sicher, denn darauf würde niemand kommen, da nach dem Geld zu suchen. Ja, das klingt doch einfach besser, glaubwürdiger als zum Beispiel ein Pokerspiel in L.A. Würfeln ist doch einfach menschlicher. Und da das Geld ja von irgendwoher kommen muss, warum nicht würfeln? Bis jetzt haben wir, mal rekapitulieren, das Zimmer, die Nudeln, die Zahnpasta, die Zahnbürste. War ich mit dem Kaffee fertig? Ohne eine Liste wird's nichts. Erstens Nudeln, 365 Einpfundschachteln. Zweitens Zimmer, 8 Mäuse die Woche, 52 Wochen. Drittens Kaffee, eine Büchse für 2 Wochen. Viertens Zahnpasta, 80 Quetscher pro Tube. Fünftens Zahnbürste, eine neue für 59 Cent. Sechstens Salz. Kein Problem, umsonst. Siebtens Zucker, 3 5-Pfund-Beutel. Achtens Seife, 20 Stück, kein Deo. Neuntens Klopapier. 2-mal scheißen am Tag? Eigentlich nur einmal morgens. Wenn es darum geht, bin ich ein ziemlich regelmäßiger Typ. Obwohl ich ja nicht weiß, unter welchen Bedingungen ich arbeiten werde. Vielleicht sollte ich es ständig registrieren, eine Tabelle anlegen oder Tagesnotizen. Für die Zukunft. Für die Nachwelt. Oder für die Soziologen. Eine Scheißtabelle. Normalerweise steht auf der Verpackung, wie viele Blätter auf einer Rolle sind. 500, 1000? Doppellagig natürlich. Standardgröße. 2 Rollen für 27 Cent. Ich sehe das schon so richtig vor mir, wie ich ausprobiere, wie viele Wischer auf einer Rolle sind. Hand in Hand standen sie auf dem Oberdeck. Das ist zu simpel. Außerdem mag ich den Namen Mary nicht. Müsste fesselnder sein, ihr ähnlicher amerikanischer. Peggy! Das ist gut. So einen Namen hatte er noch nie gehört. Wie buchstabiert man ihn? P-E-G-G-Y. Das kann man sich leicht merken mit Peggy. Eine kleine, gut ausstaffierte Blondine mit klaren blauen Augen und einem hübschen, runden Hintern. Sie trafen sich am Anfang der Überfahrt, am ersten Tag, als das Schiff die SS Marine Jumper Le Havre verließ. Sie stand direkt neben ihm auf dem Oberdeck und ihre Haare wehten im Wind. Irgend sowas. Ist es nicht wunderschön? Erst verstand er nicht, was sie meinte. Oh, Sie verstehen kein Englisch. Das verstand er. Peggy kam ein wenig näher. Vous êtes français? Und sie fährt einfach fort mit ihren reizenden kleinen grammatikalischen Fehlern. Voulez-vous marcher devant le bateau pour voir cet immense océan mieux? Er fühlte sich richtig warm. Innen drin. Il pas à dire? Sie war wirklich entzückend. Il pas à dire? Wirklich. Vous allez en Amérique? So eine Frage. Wohin sollte er denn sonst fahren auf diesem Schiff? Sie muss noch wichtiger werden. selbst wenn ich noch was erfinden muss. Sie taucht zum Ende der Geschichte wieder auf. Eine Geschichte anzufangen ist leicht, aber sie zu beenden ist was anderes. Mach eine Liste der möglichen Schlüsse mit Peggy. Nachdem er ihren Brief bekommen hat, in dem sie ihm alles über den Typen erzählt, den sie aus dem College kennt, will er sterben. Das ist eine Möglichkeit. Noch eine Möglichkeit wäre, wenn er Selbstmord beginge. Er entschließt sich, alles hinzuschmeißen und nach Frankreich zurückzukehren. Er versucht, ein anderes Mädchen kennenzulernen. Er schreibt einen ellenlangen Protestbrief. Schickt ihn aber nie ab. Er fliegt nach Milwaukee, um sie umzubringen. Das ist gut. Ist doch einfach dramatischer, wenn jemand stirbt. Er fliegt einfach nach Milwaukee, um sie umzubringen. Doch sie schafft es, ihn davon abzubringen. Sie beruhigt ihn. Sie lässt den anderen Kerl fallen, den sie im College kennengelernt hatte. Und sie versuchen es miteinander, obwohl das Ganze völlig hoffnungslos ist. Tatsächlich hätte ich Ihnen das gleich sagen können. Noch bevor Sie miteinander auf dem Oberdeck rummachten, dass es mit Ihnen nichts wird. Es sei denn, er vögelt Sie. Und dabei wäre alles so einfach gewesen. Alles, was Sie hätten tun müssen, war, das Mädchen aus Chicago zu bitten, auf dem Oberdeck spazieren zu gehen. Und die ganze Affäre wäre von Anfang an ganz anders verlaufen. Und ich hätte jetzt nicht das Problem, mit all den vielen Schlüssen herumprobieren zu müssen. Den ersten Satz sollte ich schon im Kopf haben. Vielleicht sollte ich sogar schon den ersten Abschnitt auf ein Blatt Papier schreiben, damit ich ihn nicht vergesse. Der Einleitungssatz ist immer eine schwierige Sache. Man kann wirklich leicht am ersten Satz hängen bleiben. Ein ganzes Jahr daran herumfallen, ohne irgendetwas zustande zu bringen. Der Einleitungssatz ist entscheidend. Die ganze erste Seite. Wenn die nicht flutscht, ist alles umsonst. Einige Leute lesen die erste Seite und hören gleich wieder auf. Sie versuchen nicht einmal weiterzumachen. Man muss sie gleich mit dem ersten Satz, dem ersten Abschnitt der ersten Seite rumkriegen. Dann geben sie nicht auf. Lesen bis zum Ende der Seite weiter, Seite für Seite. Blättern mit zittrigen Fingern und erwarten das werden im Ungewissen gelassen und bang! Haust du es ihnen um die Ohren. Mr. Hutchinson ging um die Ecke und sah im schwindenden Licht in geringer Entfernung seinen Platz. Er schien besetzt zu sein. Dieser Platz, sehr wahrscheinlich im Besitz der Stadtverwaltung oder der öffentlichen Hand, war natürlich nicht seiner, aber er betrachtete ihn als den seinen. Dies war Mr. Hutchinsons Haltung Plätzen gegenüber, die ihm gefielen. Er wusste zwar, dass sie ihm nicht gehörten, doch er betrachtete sie als die seinigen. Superb! Der Charakter, der Rahmen, der Ton, die Stimmung. Das gibt einem doch das Gefühl, weiterlesen zu wollen. Oder nehmen wir dieses zweite Beispiel. Gestern verließ mich meine Frau. Sie nahm einfach ihre Zahnbürste und ging, ohne ein Wort zu sagen. Einfach so. Stimmt schon, wir sprachen wenig miteinander, aber trotzdem. Sie hätte doch in so einem Moment was sagen können. Irgendwas. Bis bald. Mach's gut. Wiedersehen. Verdammt nochmal. Wenigstens eine Nachricht hätte sie hinterlassen können. Der Gedanke tut mir wirklich weh. Wer bin ich? Ein Fremder? Sagenhaft! Was für ein Einstieg. Spannung, Pathos und diese Sprache. Schnell, präzis, prägnant. Das gibt einem doch wirklich das Gefühl, immer weiterlesen zu wollen. Wirklich. Ich könnte so anfangen. Nenn mich Solomon. In der ersten Person. Solomon? Die werden ihn Saul nennen, ganz sicher. Nenn mich Stanley. Nenn mich Charlie. Nenn mich William. Nenn mich Richard. Nenn mich Raymond. Nenn mich Dick. So werden sie dich in Amerika nach einer Weile nennen. Das machen sie immer. Das machen sie immer mit einem. Die kürzen einfach ab. Warum nicht Boris? Boris. Das ist ein wirklich guter Name. Braucht nicht direkt russisch zu sein, obwohl sein Großvater aus Russland stammt. Eine Menge Leute heißen Boris und kommen aus keiner bestimmten Gegend. Sie mögen einfach den Namen Boris. Mit einem Namen wie Boris könnte Solomon tatsächlich eine viel stärkere Persönlichkeit werden. Und außerdem gibt es keine Möglichkeit, Boris zu kürzen, soweit ich weiß. Ab jetzt heißt er Boris. Wir stiegen an der 185. Straße aus. Ich erinnere mich noch sehr deutlich daran. Alles in der ersten Person, mit vielen Adverbien. Es war ein sehr warmer, feuchter und stickiger Tag. Und viele Adjektive und Kommata. Oder war es die 210. Straße? Der Koffer wurde ganz schön schwer. Besonders als wir... Boris und mein Onkel David. ...die Treppe zur Straße hinaufstiegen. Absatz. Jetzt ist erstmal klargestellt, dass Boris in der ersten Person recht konventionell erzählt. Dann die Stufen hinauf, zu den Leuten in der Bronx. Es gibt keinen Grund, die Wohnung zu beschreiben. Das war einfach eine ganz normale Wohnung. Ich glaube, sie hießen Jakobsen. Und dann war da noch eine zweite Frau, als wir ankamen. Eine Nachbarin wahrscheinlich. Ich brauche nichts über sie erzählen. Aber es ist doch interessant, dass sie da war. Der Mann. Mr. Jakobsen. Das ist ein guter falscher Name für eine erfundene Geschichte. Und seine dicke Gattin in einem geblümten Kleid. Es war August, heiß wie die Hölle. Aber in der Wohnung der Jakobsens ist es nicht ganz so warm wie in der U-Bahn. Die U-Bahn-Szene, die kommt vor den Jakobsens, logisch. Was Boris gleich als erstes auffällt, ist das exotische Gefühl, dass er in der U-Bahn voller Schwarze hat. Für einen Moment wusste er nicht, ob er hier richtig war. In Amerika oder in Afrika? Da muss was falsch gelaufen sein. Wo bin ich hier? Besonders bei den Mädchen. In ihren leuchtenden, hautengen Nylonkleidern hatte er dieses Gefühl. Die meisten trugen keine Strümpfe und diese enormen, runden, festen Ärsche. Das kommt alles noch vor den Jakobsens und gleich nach der Schiffsszene mit Peggy. Peggys Hintern war klein, lächerlich klein. Vor allem sah er da ein großgewachsenes Mädchen mit einem wunderschönen Gesicht. Mit einem seltsamen Lächeln auf ihren Lippen starrte sie auf einen Punkt direkt über seinem Kopf. Dicke Lippen, sehr dunkle, pechschwarze Haut. Sofort spürte Boris eine enorme Reaktion. Onkel David neben ihm ist eingeschlafen, aber vielleicht tut er nur so. Ihre Beine sind ein klein wenig gespreizt, sodass er die Strumpfbänder sehen kann. Schwarz auf schwarzer glänzender Haut. Boris hatte einen guten Blick von seinem Sitz aus, aber um ihn noch zu verbessern, hängt er schlaff auf seinem Sitz. So kriegt er einen tieferen Einblick. Jetzt bewegt sie sich ein wenig. Als hätte sie es bemerkt. Verdammt! Doch sie bewegt sich nur ein wenig zur Seite, in eine andere Position. Die Boris eine viel bessere Sicht erlaubt. Ein wenig offener. Das werde ich ausarbeiten. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, seinen Charakter herauszustellen. Er ist ja erst 19. Er hatte früher ein paar Sachen laufen, aber er war noch nie eine ganze Nacht mit einer Frau zusammen. Was das betrifft, ist er völlig unerfahren. Aber das hält ihn nicht davon ab, die ganze Zeit davon zu träumen. Das ist eines der Dinge, von denen er ständig träumt. Sogar bei den Jakobsens. Muss gut 2 Stunden her sein, dass sie hier ankamen. Schließlich bitten die Jakobsens, sie zum Essen zu bleiben. Aber zuvor fragt Boris, wo das Badezimmer sei. Nein. Erst gaben sie ihm ein Glas Milch und dann fragten sie ihn, ob er wohl müsse. Und dann zeigten sie ihm den Weg, die Tür, am Ende des Korridors, gleich links. Also, er schließt sich ein und holt sich einen runter. Das hatte er wirklich nötig. Was für ein Tag. Dieser erste Tag in Amerika. Da hängt ein Spiegel über dem Waschbecken im Bad. Da hängt immer ein kleiner Spiegel über dem Waschbecken. Er stellt sich auf die Zehenspitzen, damit er sich besser sieht. Sein Mund ist zu einem leichten Grinsen oder einer Grimasse verzogen. Und dann kommt das riesige Schuldgefühl. Das kriegt er doch immer hinterher. Das geht zurück bis auf deine Kindheit. Deine Mutter und all das. Was für ein Tag. Am ersten Tag im Zimmer werde ich mich wohl genauso fühlen, nehme ich an, nach der ganzen Aufregung. Nudeln, Kaffee, Zucker, Zahnpasta und all die anderen Sachen. Dann werde ich wohl die Pferde auf der Wand zählen, rauf und runter. Und der Tisch steht am Fenster mit der Schreibmaschine oben auf. Und alles ist bereit in meinem Kopf für den ersten Satz. Boris, Jacques, Solomon kann mit seiner Geschichte anfangen. Das Schiff, die Pier, die U-Bahnfahrt, die Leute in der Bronx. Er ist schon ganz aufgeregt und ungeduldig. Er kann es kaum abwarten, die ganze Geschichte zu erzählen. Die Franzosen, die Juden, der Krieg, die Okkupation, die Deportation, die Konzentrationslager, die Befreiung, die Eliminierung. Alles. Und ich stecke mittendrin, 12 Seiten am Tag, bei einer Schachtel Nudeln. Und all die anderen Dinge, die im Zimmer geschehen werden, oder auch nicht. Wenn man allein ist, in der Dunkelheit, wartet man auf die Geistesblitze und auf ein Klopfen an der Tür. Sowas kann alles sprengen. Und dann fragst du dich glatt, warum ein solcher Tag wichtig ist, warum der Kerl sich einen runterholen muss und warum dieser Spiegel über dem Waschbecken von Bedeutung ist. Später, wenn Boris die Geschichte erzählt, verändert er die Dinge ein wenig. Während der ganzen Zeit, als wir bei den Jakobsens im Wohnzimmer waren, sprach ich nicht viel. Wir müssen wohl gut 3 Stunden da gewesen sein. Ich musste ins Bad, traute mich aber nicht zu fragen. Ich wusste ja nicht einmal, wie ich auf Englisch fragen sollte. Ich versuchte, sie mit Gesten auf mich aufmerksam zu machen, aber sie übersahen mich die ganze Zeit. Die ganze Zeit sprachen sie miteinander. Onkel David und die Jakobsens und noch eine andere Frau. Diese Szene musste noch etwas ausweiten. Ich verstand fast alles, was sie sagten. Während sie erzählen, verschließt er sich mehr und mehr. Das ist ein wichtiger Punkt, der Beginn der Schweigeperiode. Ich war wirklich überrascht. Sie sprachen davon, wie viel sie während des Krieges gelitten hätten, die Juden drüben. Juden leiden gern für andere Juden mit, obwohl sie doch die ganze Zeit über in Amerika waren. Die Jakobsens gehen mir langsam auf die Nerven. Sie litten, so wie sie glaubten, dass die gelitten hatten, die deportiert worden waren. Und nahmen sich noch einen Keks und gossen sich noch etwas Tee nach, aber keine Zitrone mehr. Stell dir vor, wie man sich fühlt, wenn man das erste Mal nach Amerika kommt und dann den ganzen Nachmittag des ersten Tages mit Leuten wie den Jakobsens verbringen muss. Schließlich fragte jemand Onkel David, ob ich wohl mal ins Bad müsse. Ja, ich denke schon, dass er wohl mal ins Bad muss. Es war am Ende des Korridors, erste Tür links. Als ich aus dem Bad kam, bemerkten sie mich kaum. Ich hatte ein komisches Gefühl. Ich hatte mir meinen ersten Tag in Amerika anders vorgestellt. Sie tranken immer noch Tee mit Zucker und Zitrone und Keksen. Und mir gaben sie ein Glas Milch. Ich hasse das Zeug. Dann wurden sie gebeten, zum Essen zu bleiben. Es gibt nichts Besonderes. Wir haben eigentlich nur Nudeln. Langsam nimmt es Form an. Die Schiffsszene habe ich. Die erste Begegnung mit Onkel David auf der Pier, die U-Bahnfahrt, das Mädchen mit den Beinen, der Nachmittag bei den Jakobsens, das Onanieren im Bad. Langsam nimmt es Form an. Ich werde Onkel Davids Cousin Rabinowitsch nennen. Rabinowitsch ist ein guter Name. Oder so ähnlich. Langsam nimmt es Form an. Detroit. Ernest. Ernests Mutter. Das sind die nächsten Punkte. Die Namen werde ich bestimmt alle nochmal ändern. Geht nicht anders. Du kannst doch nicht einfach daherkommen und echte Namen verwenden. Sowas bringt nur Ärger. Nur bei Ernest nicht. Was für ein toller Kerl. Sie nannten ihn Ernie. Was für ein Wahnsinnstyp. Und sehr rassenbewusst. Boris und er waren wirklich gute Freunde. Bald nachdem sich Boris und Ernest im Auditorium trafen, nimmt Ernest ihn mit zu sich nach Hause, damit er seine Mutter kennenlernt, seinen Vater und seine Schwester. Ernests Mutter war unheimlich groß und dick. Aber wirklich sexy. Eines Abends tanzten sie zusammen. An dem Abend, als sie Geburtstag feierten. Boris Geburtstag feierten. Nehmen wir mal an, er ist Stier, am 15. Mai geboren. Dann muss die Nacht, in der er mit Ernests Mutter auf der Geburtstagsfeier tanzt, am 15. Mai gewesen sein. Das kommt hin. Das ist doch wirklich erstaunlich, dass seine erste Geburtstagsfeier in Amerika von den Eltern seines besten Freundes arrangiert worden ist. Seines besten schwarzen Freundes. Statt von seinem Onkel. Das zeigt doch, wie rücksichtsvoll die Menschen sind. Und dass in Amerika alles möglich ist. Es waren etwa ein Dutzend Leute bei der Feier. Ernest, Boris, Ernests Mutter, Ernests Vater. Ein netter Kerl. Ernests Schwester, 14 Jahre. Dann waren da noch zwei von Ernests Freunden mit ihren Freundinnen. Und zwei weitere Freunde ohne ihre Freundinnen. Das sind nochmal sechs. Und dann war da noch der armenische Junge, der Trompete spielte. Das macht mit Boris, zwei Weiße und 10 Schwarze alles zusammen genau ein Dutzend. Aber die richtige Sache zwischen Boris und Ernests Mutter passierte dann etwa 4 oder 6 Wochen, 12 oder 15 Schachteln später im Juni, als Boris und Ernest so gute Freunde geworden waren, dass sie sich alles erzählten. So erzählte Ernest Boris beispielsweise, dass er das Mädchen seines Freundes im Wagen seines Vaters auf dem Rücksitz gevögelt hatte. Aber Boris hatte dann doch nicht den Mut, seinem besten Freund zu sagen, dass er es mit dessen Mutter getrieben hatte. Das kann man ja verstehen, auch wenn einem ein Freund alles vergibt. Für Boris war es der Beginn einer Periode voller Selbstbetrachtung, voller Einsamkeit und Schuld. Eine Zeit, in der er das Gefühl hatte, seine Mannbarkeit erreicht zu haben und deshalb regelmäßig Sex nötig zu haben. Selbst wenn es Ernests Mutter wäre. Was ja dann auch im Juni wirklich geschah. 2 oder 3 Wochen nach der Geburtstagsparty. Lieber spät als nie, dachte er sich. Ich werde ihr einfach sagen, dass ich ungeheuer beschäftigt war. Und dass er ganz einfach nicht die Zeit hatte, vorbeizukommen, um sich für die wirklich schöne Geburtstagsparty zu bedanken. Und wie lecker der Kuchen war, den sie ihm gebacken hatte. Und wie viel Spaß es ihm gemacht hätte, so mit ihr zu tanzen. Das wird er einflechten, um zu sehen, wie sie darauf reagiert. Und dann wird er nach Gefühl vorgehen und alles andere einfach auf sich zukommen lassen. Und bei diesem Gedanken war er schon ganz erregt, während er immer schneller ging, immer schneller zu seiner Mutter. Sie war wirklich wie eine Mutter zu ihm. Schließlich ist er ja eine Waise, wenn auch mit einer etwas merkwürdigen Erziehung. Aber trotzdem ist es gar nicht so einfach, die Mutter deines besten Freundes zu vögeln. Das ist ganz schön dreist. Bei der Schwester ist das was ganz anderes, aber Ernests Schwester ist erst 14 und sein Vater ein netter Kerl. Was für eine ekelhafte Mentalität Boris doch hat, wo Ernests Vater doch so nett zu ihm war und zu Ernest auch. Manchmal lieh er Ernest den alten 48er Buick und als er die Treppe hinaufsteigt, merkt er, wie es steifer und steifer wird. Ich kann doch so nicht weitermachen, ich kann nicht. Ich kann nicht einfach so rumlaufen und mich derart aufregen wegen irgendwas, was vielleicht überhaupt nicht eintrifft. Ich sollte wirklich besser mit meiner Liste weitermachen und nicht meine Zeit mit sowas verschwenden. Und dann auch noch mit der Mutter von Boris' bestem Freund. Vielleicht komme ich um die 256. Schachtel herum dazu. Aber bis dahin bleibe ich besser bei Klopapier, Zahnbürste, Kaffee, Seife, Zucker, Salz, Tomatensauce, Tapete und Pferde. Vergiss die Geschichte mit Ernests Mutter. Nudeln sind jetzt das einzig Entscheidende und sonst nichts. Nudeln und Klopapier. Das hatten wir schon mal. Aber ich habe nie ganz geklärt, wie viele Wischer auf einer Rolle sind. Du grabst dir immer 3 oder 4 Blatt. Aber wer zum Teufel zählt sie denn wirklich? Wer ist denn schon so blöd? Ich sollte scheißen gehen und es feststellen. Aber ich muss jetzt gar nicht. Ich war heute Morgen schon. Ich könnte bis morgen früh warten, aber dann ist es schon zu spät. 1. Oktober. Wo zum Teufel ist meine Rolle? Wo zum Teufel ist meine Liste? Sag bloß nicht, ich muss noch mal von vorn anfangen. Verdammt. Zimmer 416, Nudeln, 105,85, Tomatensauce, 7,80, Kaffee, 20,4, Zahnpasta, 3,45, Zahnbürste, 0,59, Seife, 5,25, Zucker, 1,89, Klopapier, 14,04. Salz kostet nichts. Ist doch einfacher, als ich dachte. Jetzt zählen wir alles zusammen. Alle Mann bereit? Also los. 5 und 4 sind 9 und 5 sind 14 und 9 sind 23 und 5 sind 28 und 9 sind 37 und 4 sind 41. 4 im Sinn. 4 und 8 sind 12 und 8 sind 20 und 4 sind 24 und 5 sind 29 und 2 macht 31 und 8 macht 39. 3 im Sinn. 3 und 6 sind 9 und 5 sind 14 und 7 macht 21 und 3 sind 24 und 5 sind 29 und 1 sind 30 und 4 sind 34. 3 im Sinn. 3 und 1 sind 4 und 2 sind 6 und 1 sind 7. 4 und 1 sind 5. Das macht $574,91. Stimmt. Bis hierhin habe ich rein theoretisch in Dollar und Cent verbraucht 574,91. Und jetzt Zigaretten. Zurzeit etwa eine Schachtel am Tag. Oder vielleicht anderthalb. Bei Stress könnten es auch zwei sein. Ich könnte mich etwas einschränken. Wenn man all die Geschichten hört über Krebs, Krebs der Bronchien, der Brust, der Lunge, des Bauchs, des Penis. Wenn du wirklich aufhörst, wirst du fett, nervös, normal. Aber wenn deine Zeit kommt, stirbst du trotzdem. Rechnen wir im Moment mal mit anderthalb Schachteln. Das macht dann 365 Schachteln plus die Hälfte von 365. 365 durch 2, das sind 182,5. Aber da du ja keine halben Schachteln kaufen kannst, müssen es entweder 182 oder 183 sein. Nehmen wir 183. 365 plus 183 macht 548. 548 Schachteln Zigaretten in einem Jahr. Das ist ja ein ganzes Zimmer voll. Voller Zigaretten und voller Qualm. Jetzt sind die Nudeln an der einen Wand aufgestapelt und nun werde ich die Zigaretten an der anderen Wand aufstapeln. Das macht dann die Idee eines rechteckigen Turms aus Nudelschachteln in der Zimmermitte zunichte. Das war doch die viel bessere Idee und viel attraktiver, als alles an der Wand zu stapeln und die Sicht auf die Pferde zu versperren. Nein, nichts wird an den Wänden gestapelt, alles in der Zimmermitte in Gestalt eines großen Turms. Alles, Nudeln, Zigaretten, Seife, Zucker, alles auf einen großen Haufen. Und wenn du einsam bist, fängst du an, die Sachen wegzuräumen, zur Beschäftigung. Denn es ist nicht einfach, die Tapetenpferde zu zählen. Manchmal aus Versehen übersiehst du ein oder zwei, hier und da. Und dann musst du wieder ganz von vorne anfangen. Das Beste ist, ich nummeriere jedes Pferd, gebe jedem Pferd eine Nummer. Ich fange oben an der Decke an, bis ganz rüber und dann nach unten. Nach einer Weile wird es dann einfacher. Du zählst einfach die Nummern. Soweit ist alles klar. Jetzt muss ich einen Plan entwickeln. Ich könnte Boris ein paar Fragen stellen. Ein paar Fragen nach seinem Leben, nach seiner Vergangenheit, nach seiner Gegenwart, nach seiner Zukunft. Und wenn du die Antworten hast, steht dein Großteil der Geschichte fest und ist schon geschrieben. Boris! Wo wurdest du geboren? In Paris, Frankreich. Geburtsdatum? Das ist eine schwierige Frage. Erfinde etwas, dass das Datum exakt so hinkommt wie geplant. 1928. Nun lässt sich alles weitere abschätzen. Wenn Boris bei seiner Ankunft in Amerika 19 ist und er 1928 geboren wurde, dann sind 1928 plus 19. Er kommt also 1947 nach Amerika. Das sollte hinkommen. Obwohl es immer möglich ist, die Daten zu ändern, um die Geschichte näher zur Gegenwart zu rücken. Natürlich muss man wegen des Krieges vorsichtig sein. Die Juden, das Lager, der Bauernhof. Nichts Genaues. Gerade genug, dass die Leute Mitgefühl aufbringen. Bist du sicher? Natürlich bin ich sicher. Ich weiß, wann ich geboren wurde. Okay, lass uns nicht streiten. Wir werden während der nächsten 365 Tage genug Probleme miteinander haben. Wann kamst du nach Amerika? Nach dem Krieg. Nach welchem Krieg? Was soll das heißen? Dem Großen natürlich. Soll das eine Antwort sein? Entweder sagst du der Erste Weltkrieg oder der Zweite Weltkrieg. Okay, der Zweite Weltkrieg, nach der Befreiung. Das Ganze läuft natürlich auf Französisch ab. Die Antworten sind simultan übersetzt. Warum bist du nach Amerika gekommen? Ich hätte mit meiner Tante nach Afrika gehen können, nach Dakar, wo sie ein wunderschönes Hotel hat. Und ich hätte dort arbeiten können. Komm zur Sache. Du stellst eine ganz einfache Frage und schon erzählt er dir seine ganze Lebensgeschichte. Manchmal ist es besser, überhaupt keine Fragen zu stellen. Doch, wenn er im gleichen Jahr wie ich geboren ist, 1928, dann muss das Ganze in der Vergangenheit spielen. Es sei denn, das ist nur Zufall, damit wir beide nicht dieselbe Person sind. Wenn wir uns entschließen, die Geschichte näher in die Gegenwart zu rücken, müssen wir sein Geburtsdatum ändern. Er könnte zum Beispiel 1948 geboren sein. Dann müssten wir aber die ganze Sache mit dem Krieg, den Juden, dem Bauernhof und den Lagern fallen lassen. Weil er nicht mehr geboren war, als das alles geschah. Lebt deine Familie noch in Frankreich? Nein. Wo sind sie denn? Sie sind tot. Das tut mir leid. Kannst du etwas mehr erzählen? Sie wurden von den Deutschen in ein Konzentrationslager deportiert. Mein Vater, meine Mutter und meine beiden Schwestern. Aber meistens erwähne ich meine Schwestern nicht, weil die Leute sonst glauben, ich übertreibe. Und sie kamen nie zurück. Ohne Zweifel wurden sie ausgerottet. Wir waren Juden. Und schließlich machten sie Lampenschirme aus ihnen. Genug, lass dich nicht hinreißen. Was machte dein Vater? Was meinst du? Was sollte mein Vater machen? Wie verdiente er sein Geld? Oh, er hatte es schwer. Er war Künstler. Ein surrealistischer Maler. Ich könnte ein ganzes Buch über meinen Vater schreiben. Nur das Nötigste. Er war groß, hatte blaugraue Augen, jüdisch und ein hemmungsloser Spieler. War er deiner Mutter treu? Das weiß ich wirklich nicht. Ich bezweifle es. Väter sind doch alle gleich. Ich könnte auch eine Geschichte über meinen Vater erzählen. Jeder erfindet ein perfektes Bild von seinem Vater. Es gibt nichts Irreführenderes, Falscheres und Intriganteres als deinen Vater. Und ich meine natürlich nicht deinen richtigen Vater. Mütter sind da anders. Mütter brauchen normalerweise nicht neu erfunden zu werden, weil sie real bleiben, selbst nachdem sie fort sind. Mit ein paar Ausnahmen natürlich, meine Mutter. Aber wer zum Teufel interessiert sich schon für meine Mutter? Was ist mit deiner Mutter? Wer war sie? Was machte sie? Wie sah sie aus? Eine Geschichte sollte wie ein gigantischer Fragebogen voller Obsessionen sein. Nun hat doch jeder gedacht, dass ich die Geburtstagsparty und den enormen Hintern von Ernests Mutter vergessen hätte und wie sie miteinander tanzten. Aber nein, die ganze Zeit war es da, im Hinterkopf. Und da war nur noch die Frage, wie man die Kurve kriegen sollte. Und wenn du dich erinnerst, wir hatten Boris die Treppen zu Ernests Mutter hochkeuchend zurückgelassen. Gerade als er an die Tür klopfen wollte. Ich fühlte mein Herz wie eine Maschine pochen, als ich hörte, wie sich hinter der Tür jemand bewegte. Der schwarze 48er Buick stand nicht da, wo Ernests Vater normalerweise parkte. Ich war mir da sicher. Ich hatte vorher nachgesehen. Was beweist, dass Ernest nicht gelogen hatte, als er sagte, dass sein Vater und seine Schwester zu einem Baseballspiel gefahren seien. Ich werde einfach fragen, ob Ernie zu Hause ist. Hallo, Frenchie. Komm rein. Ernest ist nicht da, er arbeitet heute an der Tankstelle. Hat er dir das nicht gesagt? Na egal. Setz dich. Ich wollte mir gerade einen kleinen Bourbon genehmigen. Und bevor Boris überhaupt eine Chance hat, ein Wort zu sagen oder zu erklären, dass er dachte, Ernie sei zu Hause und dass er gekommen sei, um ein paar Noten zu leihen. Das ist eine gute Ausrede. Findet er sich auf dem Sofa wieder. Mit einem Bourbon in der linken Hand. Seine rechte, locker auf dem Kissen neben ihm auf dem Sofa, berührt fast ihre Hand, die auch locker auf demselben Kissen liegt. Und er hat nicht mal die Zeit zu sagen... Schade. Dann komme ich später nochmal, wenn Ernest zu Hause ist. Sie sind zu einem Baseballspiel gefahren. Die Detroit Tigers gegen die Senators. Und plötzlich fühlt er sich in der Hose wachsen. Das ist wirklich eine Obsession bei ihm. Das Sofa ist grün, das Zimmer hell. Und plötzlich verschwindet sie im Nebenzimmer. Was zum Teufel mache ich hier? Natürlich weiß er nicht, ob sie auch will. Er glaubt nur, dass sie will. Das ist immer dasselbe Problem, wenn man mit dem Mädchen eines anderen schlafen will oder mit der Frau eines anderen oder mit der Mutter eines anderen. Man weiß nie, ob sie wirklich will oder ob sie nur so tut. Stell dir vor, Ernest käme jetzt rein. Oder sein Vater oder seine Schwester. In einer solchen Situation ist alles möglich. Oder bloß eine Nachbarin. Neugierige Nachbarinnen gibt es überall. Vielleicht sah sie Boris wie einen Ochsen die Treppe hinaufschnaufen. Mein Mann, komm schon, Baby. Lass uns ein wenig Spaß haben. Entspann dich. Der arme Boris weiß gar nicht, was er tun soll. Da muss jemand helfen. Der Disc-Jockey. eine langsame Platte läuft. Und bevor er weiß, was geschieht, tanzt er mit ihr. Sie tanzen und reiben sich wie in der Nacht auf der Party. Seine Augen sind jetzt geschlossen, fest geschlossen, als er ihre Hand spürt. Aber das reicht schon. Und dann kommt er sich wie ein Blödmann vor. Sie wartet. Dann tritt sie ein wenig zurück und zieht ihn sanft an der Hand ins Bad. Seine Hose liegt um seine Knöchel. Er lässt seinen Kopf langsam auf ihre Schulter sinken, ihre linke Schulter. So ungefähr ist es gewesen. Sie streicht mit den Fingern durch sein Haar. Honey, Baby. Honey, Baby, ist okay. Ist okay, Mann. Ist okay. Wie zum Teufel komme ich da wieder raus? Ich kann ihn doch nicht mittendrin fallen lassen. Und ihn eine solche Gelegenheit verpassen lassen. Im Land der Gelegenheiten. Das Bad ist sehr klein und über dem Waschbecken hängt ein kleiner Spiegel und über der Badewanne hängt eine Leine von einer Wand zur anderen. Und an der Leine hängen alle möglichen Sachen. Das kann er alles sehen, wenn er über ihre Schulter schaut. Und er zählt die Stücke auf der Leine. 2 Slips, 4 Blusen, 3 T-Shirts, Strümpfe. Ein paar Sachen liegen auch auf dem Fensterbrett. Wahrscheinlich Männersachen. Alles weiß, bestimmt Männersachen. Das ist zwar für die Szene nicht mehr von Bedeutung, macht sie aber glaubwürdiger. Nach ein paar Minuten sitzt Boris auf dem Waschbecken, auf der Kante, seine Füße baumeln herab. Nicht zu beschreiben, wie er da hingekommen ist. Aber ganz sicher kriegt er einen kalten Arsch davon. Nie in seinem Leben kam sich Boris so blöd vor. Besonders mit seinen dürren Beinen, die von der Kante des Waschbeckens herunterbaumeln. Und mit seiner Hose und der Unterwäsche, die in einem Bündel auf dem Boden liegen. Und seine Hände ruhen auf ihrem Kopf, seine Hemdschöße nach oben gekrempelt. Wow! Stopp! Hör auf, Mutter! Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp! Er hat diesen Ausdruck schon früher mal gehört. Und in einem solchen Moment kann es einem schon mal rausrutschen. Unter solchem Druck könnte er tun, was er noch nie getan hat. Hör auf! Du Mutter! Stopp, Mom! Mom! Ma! Ma! Ma! An dieser Stelle bleiben alle Möglichkeiten offen. Er könnte ohnmächtig werden. Er könnte an einem epileptischen Anfall sterben. Sie könnte zu schreien anfangen, sodass alle Nachbarn reingestürzt kämen und Sie, auf dem Waschbeckenrand sitzend, in einer ziemlich verfänglichen Situation vorfänden. Du kommst wieder. Denk dran. Hörst du? So etwas muss sie sagen, sonst fällt die ganze Szene auseinander. Ja. Boris ist ganz sicher, dass er nie wiederkommt. Aber man weiß ja nie. Gavin, ich liebe dich. Genau das sagte er aus heiterem Himmel. Nicht ich. Sophie steht fest. Ich liebe dich, Darling. Stell dir das mal vor. Das war wirklich nicht nötig. Eigentlich ist es wirklich unglaublich, dass er fähig war, sowas zu sagen. Und als sie diese unglaublichen Worte hört, zieht sie ihn noch einmal an sich. Und das mitten auf der Treppe. Und drückt ihm noch einen dicken, saftigen Kuss auf seine zitternden Lippen. Und schon geht es wieder los. Sie begrapschen einander hemmungslos. Und so endet diese Szene schließlich. Wenn es soweit ist, werde ich das Ganze natürlich ein wenig entschärfen und all die dreckigen Einzelheiten auslassen. Und alle Namen ändern. Allein daran werde ich mindestens 4 Tage zu schreiben haben. 4 Schachteln Nudeln. Und die ganze Mutterszene hat die richtige Form. Das Ganze wird er nicht für sich behalten können. Und das wird eine ziemliche Konfrontation. weil Boris sich dabei zweifellos beschissen vorkommen wird, wenn er Ernest nach dieser Szene das nächste Mal wieder sieht. Genauer gesagt am nächsten Tag. Obwohl es mir persönlich ja egal wäre. Aber Boris ist eine sehr sensible und ehrliche Person. Also, wie soll er es fertigbringen, Ernest ins Gesicht zu schauen? Zum Glück hat Boris einen ganzen Tag Zeit, sich zu erholen und zu beruhigen. So bleiben uns noch ein paar Schachteln, um die Details dieser Konfrontation auszuarbeiten. Aber hätte Boris vorher gewusst, wie beschissen er sich hinterher fühlt, hätte er sie ganz bestimmt nicht gefühlt. Wenn Boris tatsächlich gewusst hätte, was da in seiner Schicksalsgrube auf ihn lauert, wäre er nicht nach Amerika gekommen. Er wäre zumindest in der U-Bahn geblieben, denn auf symbolische Weise repräsentiert die U-Bahn-Szene den Kern dieses Diskurs, den Punkt, um den sich alle Personen oder Dinge drehen, den Bauch von Amerika. Der Bauch von Ernests Mutter gleicht dem Bauch von Amerika. Also los. Ich betrete das Zimmer um 9 Uhr morgens und fange an zu schreiben. Meine Nudeln sind an der Wand aufgestapelt, aber nicht zu nah an der Wand, damit ich dahinter lang gehen kann, um meine Pferde zu zählen. Die Zigaretten sind an der Wand gestapelt, 55 Stangen. Mein Klopapier auch, meine Zahnpasta, meine Reservezahnbürste, meine Tomatensauce für den Extra-Geschmack, mein Kaffee, Zucker, Salz. Mit einem Wort, alles. Und nun kann ich anfangen. Ich sehe das schon richtig vor mir, nach 3 oder 4 Monaten, mit einem Bart bis zum Gürtel, dreckig wie ein Schwein. Das Zimmer stinkt wie ein Scheißhaus, überall Müll und haufenweise Papier. Verdammt, wie ist das mit dem Papier? Ja, Papier. Wie viele Bögen brauche ich denn? Das hätte ich doch glatt vergessen. Ich sehe mich schon mit meinem Bart bis zum Bauch voller Läuse. Ich sehe mich schon, wie ich von einem riesigen rohen Steak träume, einem Filet Mignon, blutig, bis ich alles kaue, was ich kriegen kann. Kaugummi. Dann hast du was zwischen den Mahlzeiten zu tun, zwischen den Schachteln. Und außerdem hält es dich vom starken Rauchen ab. Und dann hilft es dir weiter, wenn du bei einer Szene in Stocken gerätst. Je mehr du kaust, desto mehr Rhythmus kriegst du. Zum Beispiel, wenn ich in der Szene stecken bleibe, in der Boris Ernest erklärt, was mit dessen Mutter war. Was das für eine schwierige Szene wird. Also, Kaugummi ist klar. 5 Cent die Packung, mit je 5 Streifen. Eine Packung pro Tag? Das sind 365 mal 5, macht 1825 Streifen. Und auch 1825 Cent. Und um die ganze Sache zu vereinfachen, lässt du die letzten beiden Zahlen weg oder fügst ein Komma zwischen die beiden ersten und die beiden letzten ein. Mit anderen Worten, was du rauskriegst, sind 18,25 $ für Kaugummi. Das ist ganz schön viel. Ich müsste woanders sparen. An den Zigaretten. Ich könnte natürlich am Papier sparen. Ja, am Schreibpapier. Wenn ich vorsichtig bin und nicht zu viel davon verschwende, hätte ich freie Hand beim Papier. Ich könnte 1 oder 2 Ries einsparen. Ich habe das Papier doch noch gar nicht durchgerechnet. Lass uns erst mal die Zigaretten durchrechnen. Also, wenn eine Stange Zigaretten 3,80 $ kostet, plus Steuer natürlich 6 Cent dazu, macht 3,86 $. Und wenn ich 18,25 $ durch 3,86 $ teile, habe ich die Anzahl der Stangen, die ich für den Kaugummi opfern muss. 4,728 Stangen. Es wäre wirklich leichter, wenn ich auf den Kaugummi verzichten würde. Also nehmen wir an, es sei abgemacht. Wir opfern 4,728 Stangen Zigaretten für Kaugummi. Allerdings wirst du aufrunden müssen. Du kannst unmöglich eine krumme Anzahl opfern. Also rauskommt 3,86 $ mal 5, also 19,80 $, die für Kaugummi ausgegeben werden. Und wenn 365 Packungen 18,25 $ kosten, dann kriegen wir für 19,80 $... Ich möchte 396 Packungen Kaugummi. Ich sehe das Gesicht von dem Typ schon vor mir. Welcher Geschmack? Nein. Ich meine 400 Packungen. Machen Sie ein Geschäft auf? Ist nur für eine Party. Eine riesen Kauparty. Nein. Es ist für ein Experiment. Ah, ja. Ich bin Wissenschaftler beim Untersuchen der Kaubarkeit von Kaugummi. Noch besser, der Haltbarkeit von Kaugummi. Hat jemand mal die Kaubarkeit eines Kaugummis ausgerechnet? Ich meine die Kauhaltbarkeit eines Stücks Kaugummi. Wie lang kann man dasselbe Stück kauen, bevor es sich in deinem Mund wie ein Gummiband anfühlt? Das Einfachste wäre, den Tag in Kauphasen von jeweils 5 oder 6 Stunden zu teilen, je nachdem, wie haltbar so ein einzelnes Stück ist. Da der Tag ja 24 Stunden hat und du 24 durch 6 Phasen teilst, hast du 8 Kauphasen in 24 Stunden. Da man aber nicht kauen kann, wenn man schläft, werde ich nicht die ganzen 24 Stunden kauen können. Im Durchschnitt werde ich annähernd 8 Stunden am Tag schlafen, dann bleiben mir 16 Stunden am Tag zum Kauen. Da 5 Streifen in einer Packung sind... Aber erst 1 Stunde für die Mahlzeiten abziehen. Natürlich kann man nicht kauen, wenn man isst. Dann bleiben glatte 15 Stunden zum Kaugummi kauen. Und da 5 Streifen in einer Packung sind, kommen, wenn ich 15 durch 5 teile, 3 Stunden kauen pro Streifen raus. 396 Packungen mal 5 macht zusammen 1980 Streifen. Und wenn ich 1980 mit 3 multipliziere, habe ich die Anzahl der Kaustunden während der 365 Tage. 1980 mal 3 macht 5940 Kaustunden. Da ich aber nur 5485 Arbeitsstunden in diesen 365 Tagen habe, macht das einen Überschuss von 455 Kaustunden. Das ist doch völliger Blödsinn. Kaugummi auf die Liste. Zimmer 416, Nudeln 105,85, Tomatensauce 87, Kaffee 20,04, Zucker 1,89, Seife 5,25, Zahnpasta 3,45, Zahnbürste 0,59, Toilettenpapier 14,04, Zigaretten 212,30, Kaugummi 19,80. Macht zusammen 807,01. Bis hierhin mache ich es gar nicht schlecht. Bis hierhin macht er es gar nicht schlecht. Bis hierhin machst du es gar nicht schlecht. 807,01 Dollar. Man könnte ja die 0,01 weglassen. Das macht es leichter und einfacher. Also, glatte 807 Dollar. Aber das sind natürlich nur Schätzungen. Es könnte mehr, aber auch weniger sein. Besonders, weil ich nicht sicher bin, ob wir mit glatten 1200 Dollar angefangen haben. Das wurde nie geklärt. Besonders, wenn ich bei der Kalkulation irgendwo einen kleinen Fehler gemacht habe, was glatt möglich ist. Aber selbst wenn ich die Kosten nur schätze, liege ich nicht allzu falsch. Denn wenn ich über 200 Mäuse für Zigaretten kalkuliere, dann ist es durchaus möglich, 100 Mäuse für Verschiedenes abzuzweigen. Und wenn wir etwas mehr als 200 Mäuse für Nudeln ausgeben, kann ich ohne weiteres 200 Mäuse für Papier abzweigen, denn letzten Endes werden die Nudeln das Papier aufwiegen. Tatsächlich könnte sich das Papier als erheblich wichtiger herausstellen. Deshalb werden Nudeln und Papier ebenso wie alles andere am Ende zusammenfallen. So wie die Tage und die Schachteln zusammenfallen, denn am Ende kommt alles auf dasselbe raus. Alles. Oder nichts. Aber ursprünglich sagten wir doch 8 Mäuse die Woche für das Zimmer. Erinnere dich. Nimm einfach mal an, etc., etc. Und es belief sich auf 416 Dollar für das Zimmer. Doch nehmen wir mal an, das Zimmer kostet nicht 8 Dollar die Woche. Nehmen wir mal an, das Zimmer kostet 7 Dollar die Woche. 7 Dollar für ein Zimmer wäre doch möglich. Das sind 7 Dollar mal 52, nur 364. 364 Dollar für das Zimmer. Stell dir das mal vor. Das heißt, du hast jetzt 52 Dollar mehr, um damit zu kalkulieren. Und deshalb müssen wir wieder ganz von vorne anfangen, offensichtlich. Nimm einfach mal an, wenn das Zimmer nur 7 Dollar die Woche kostet, 7 mal 52 macht 364. Dann brauchen es nicht unbedingt Nudeln zu sein. Alles oder nichts von Raymond Federman. Aus dem Amerikanischen von Peter Thorberg. Es sprachen Margret Karls, Maria Singer, Eva Gelb und Peter Fricke. Ton und Technik Uta von Reken und Hans Scheck. Regieassistenz Monika Weiß. Funkbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Südwestfunk und dem Saarländischen Rundfunk aus dem Jahr 1990.